Erstes Kapitel. Tief in die Vergangenheit. Ein Mann geht durch die Wüste. Es ist nicht genau die Wüste, wie man sie sich vorstellt, mit Sanddünen und der ziemlich großen Wahrscheinlichkeit, dass man sich verliert oder in einem Samum erstickt und mit seinem Skelett ein sozusagen gesichtsloses Wegzeichen für andere törichte Wüstenwanderer wird. In dieser meiner Wüste gibt es viele Oasen. Manchmal sah es aus, als gäbe es nur Oasen. Oft schien es ein Gottesgeschenk, dass man sich in so viel Einsamkeit zurückziehen durfte. Es war fast, als hätte der Geist der Wüste einem über Nacht Säulen den Weg entlang aufgestellt. Man konnte sich jede Stunde entschließen, den Stock hinzuwerfen, vom Kamel abzusteigen und auf eine Säule zu klettern, zwecks erfrischender Einkehr in sich selber. Und dann war da der Strom, der den Weg begleitete. Ich warf mich in ihn, wann immer ich Lust dazu spürte. Wenn über seinen grünen Wellen die Rücken der Geliebten auftauchten, wenn ich dann durstig nach Durst wurde, griff ich wieder nach den Ufern und setzte den trockenen Weg fort. Nun hat mich plötzlich einer angerufen, vom Horizont, der hinter mir liegt. Ich dachte immer, dass der Tod vor einem läge. Aber er scheint auch manchmal zurückzubleiben und dann nach einem zu schreien. Er schrie sehr oft. Ich kam ihm zu Hilfe. Wenn er meine Hand zu fest packte, schlug ich ihm auf die Finger. Ich tat es auch jetzt. Die Stimme klingt noch wie ein Echo, das irrt an meinen Herzwänden wieder. Vielleicht hat sie recht. Vielleicht ist er ein Freund. Ist wie das Morgengrauen nach einem Fest. Es schien durch alle Stunden der Nacht, machte die Reden feuriger und die Becher voller, war die heilsame Mahnung zur Freude des Augenblicks. Ich blieb stehen, nicht wie Lords Weib. Brennende Städte und Befehle von Engeln haben das Salz in mir nicht zum Erstarren gebracht. Aber es saß ein Adler im Sand neben mir, er breitete seine Flügel und lud mich zum Niedersitzen ein. Und nun bin ich den ganzen Weg zurückgeflogen und fast erschrocken, dass ich so leicht in meinen Anfängen landete. Aber vielleicht ist es ein Irrtum, dass dies der Anfang ist. Denn ich sitze schon eine kleine Ewigkeit am Rand des Weges und habe noch nicht einmal herausgefunden, wohin der Weg geht. Ich weiß nur, dass er mit einer verzweifelten Stunde zweier Kinder begann. Meine älteste Erinnerung. Ich war ein Kind von 3 Jahren. Ich saß am Fenster unseres Wohnzimmers. Es war Dämmerung. Der Kuckuck der Schwarzwälder Uhr musste bald irgendwo hinter mir aus einem Verschlag kommen und die 6. Stunde ankündigen. Ich hörte das Ticken des Pendels. Man zählte mir die Zeit vor. Es war, als wiegte die Uhr jemand. Jemand ganz Kleines. Ich fühlte mich geborgen. Die Dämmerung war meine Wiege. Ich wusste, niemand würde mich stören. Vielleicht würde Mutter kommen und ein Streichholz entzünden und die weiße Glashaube der Petroleumlampe abheben. Dann würde sie mich sehen und sagen, Verzeihung, du bist hier. Würde das Streichholz ausblasen, die weiße Haube der Lampe wieder aufsetzen und langsam mit dem verglimmenden Streichholz in der Hand hinausgehen. Ja, ich war gut geborgen. Selbst die weißen Spitzen der Vorhänge vor meinen Augen waren wie Zärtlichkeiten, die die grobe Welt in sanfte Linien einfingen. Ich sah durch sie auf die Straße und da sah ich das Kind. Es hatte mein Alter. Es kam durch die abendliche Dämmerung die Straße herauf. Es hielt einen Augenblick unter meinem Fenster an. Es hatte Zöpfe, es war barfuß. In seiner schmutzigen Hand war eine leere Flasche mittlerer Größe. Ich hielt den Atem an, besorgt, dass die wehenden Spitzenvorhänge meine Anwesenheit verraten könnten. Dann hörte ich das Kind wiederholen, »Für'n Groschen gebrannten Korn, für'n Groschen gebrannten Korn«, sie sagte es wieder und wieder, als wenn sie es einem Tauben sagte, und er verstände es erst beim 100. Mal. Ich kannte das Kind nicht. Viel später erfuhr ich, dass sie das Kind eines Bettlers war, der als Trunkenbold auf der Polizeiliste stand und dem niemand in der Stadt Alkohol ausschenken durfte. Der Bettler hockte in einer Mühle unter einem lahmen, vermoosten Mühlrad und schlief, bis ihn der Abend zu seinen Sorgen weckte. Dann wankte er zu den Wirtschaften und ließ sich abweisen. Am Ende wankte er wieder heim und sandte eines seiner Kinder zu einem Schankwirt, vertrauend, dass man das immer wechselnde Kindergesicht nicht erkennen würde. Diesmal hatte er sein jüngstes Kind gewählt, ein Mädchen, dessen blaue Augen so hell waren, dass es mir schien, sie wären selbst in dieser Dämmerung noch gleich Saphire. Es blickte einen Augenblick zu meinem Fenster auf, und ich erinnere, dass ich errötete. Dann begann es wieder seinen Spruch. Es hielt sich daran. Ich suche nach einem Vergleich, aber sie sind alle zu wahr und grausam. Es war, als sprenge es auf einem tauenden Fluss von Eisscholle zu Eisscholle. Es tappte wie ein Blinder einen steilen Weg abwärts. Es spürte, es würde fallen. Ich hoffte nur, dass es erst fallen würde, wenn es unten angekommen wäre. Unten, das war die düstere Schankstube gegenüber unserem Haus, wo der riesige Küfer wohnte, dieser immer besoffene Stier, der sich nicht zu heiraten traute, weil seine kleine hutzlige Mutter es nicht wünschte. Ich sah beide, Mutter und Sohn, hinter dem leeren Fenster hantieren. Sie sparten mit Licht, nur ein Öllämpchen hing über ihrem Kopf. Sie panschten aus Flaschen und Krügen, als wenn sie ein Heer von Kunden erwarteten. Und dabei war nur ein einziger Kunde im Anmarsch, das Kind, das nun sich dem Haus näherte. Ich riss das Fenster auf und hörte, dass es immer noch seinen Spruch murmelte. Es hatte Angst, ihn zu vergessen. Aber wenn es das letzte Wort schnell an ein neues erstes anhängen würde, konnte nichts geschehen. Ich lehnte mein Fenster wieder an und wiederholte leise vor mich hin den Spruch des Mädchens, als wenn wir denselben Auftrag von ein und demselben Vater bekommen hätten. Das Mädchen stand nun vor dem Laden. Ich sah die beiden Gestalten drin ihr Hexenwerk treiben. Ihre Köpfe verzerrten sich manchmal, wenn sie hinter den farbigen Retorten verschwanden. In diesem Augenblick begann das Mädchen zu weinen. Ich wusste genau, was geschehen war. Es hatte das letzte Wort nicht mehr an eine neue Kette angehängt und hatte den ganzen Spruch vergessen. Genau vor der Tür. Im allerletzten Augenblick. Ich fühlte es, denn mir geschah genau dasselbe. Ich wusste ebenfalls nicht mehr, was sie zu sagen hatte. Es war, als fiele eine Tür ins Schloss, und wir hätten es immer gewusst. Es gab einen, der Türen zuwarf, und es war ein sehr mächtiger Herr. Vater nannte ihn später Herr Zungenschlag. Der Name half mir. Es war gut zu wissen, dass einer dran schuld war, wenn wir Kinder nicht einmal mehr sprechen konnten oder ganz etwas anderes sagten, als wir sagen wollten. Das Kind des Bettlers stand vor dem Schnapsladen und weinte in Stößen. Die Straße war leer. Die meisten Häuser hatten schon Licht. Es geschah ziemlich viel in den Häusern. Alles ging seinen Gang, wie man so sagt, und keiner kümmerte sich um das Kind. Es war nicht nur allein in dieser Straße, es war allein auf der Welt. Ich sah in beide Richtungen der Straße und wusste, es würde niemand kommen und dem Kind helfen. Ich bekam Angst und schloss die Fenster. Ich schloss sie, wie bis zum heutigen Tag Millionen es tun, wenn sie andere plötzlich allein in der Welt stehen sehen. Eine Krankheit des Jahrhunderts. Es half mir nichts, dass ich das Fenster schloss. Kaum hatte ich mich so getrennt von dem großen Unglück da draußen, als ich hörte, dass die Uhr hinter mir stillstand. Es war wie eine Antwort, und die Antwort war ein Urteil. Die Stille war so, wie sie einbricht in uns, wenn wir hören, dass ein Mensch starb, der letzte Atemzug. Und die Stille dahinter, die entsetzliche, endgültige Stille. Ich habe seitdem gewusst, was tot ist. Ich war 3 Jahre alt. Ich konnte das Datum kontrollieren, als ich viele Jahre später Mutter von diesem Abend erzählte. »Aber du warst doch erst 3 Jahre alt, als der alte Säufer starb«, sagte sie. Mutter hat sicher am selben Abend die Uhr wieder aufgezogen, und ich vergaß, wie still sie geworden war, als ich das Kind verriet. Eine andere Uhr trat bald an ihre Stelle. Mein Religionslehrer war 6 Fuß und 4 Zoll hoch. Er war immer in Schwarz gekleidet. Sein Kragen war im Nacken zugeknöpft. Er schwitzte leicht. Er hatte rötliches Haar. Wenn er einen Schüler verprügelte, wurde er rot wie ein Krebs. Es war, als wenn ihn angesichts des gespannten Hosenbodens ein Krampf befiele. Statt das Prügeln zu genießen, schien er zu leiden. Dabei suchte er fast die Gelegenheiten, wenn einer Strafe verdient hatte. Er hielt uns alle für große Verbrecher. Er riss die Himmel vor uns auf. Er deutete hinab in die Abgründe, in die wir verdientermaßen gestürzt würden. Er stand vor unseren niedrigen Schulbänken wie ein Berg. Ich nannte ihn bei mir selbst den Schwarzen Berg. Er wiegte sich beim Sprechen in seinen massigen Hüften. Schweißperlen waren an seiner Stirn. Er wischte sie nie ab. Es war, als wenn er selbst schon in der Hölle wäre, von der er seit einer halben Stunde zu uns jungen Wesen sprach. Wir sahen ein Flammenmeer vor uns. Einmal brachte er uns eine Reproduktion von Greco mit. Während ich das Zeichen in den Wolken zu entziffern suchte, deutete er auf die Galgen und auf das Flammenmeer unten. »Es brennt«, sagte er mit Wollust, »aber es verbrennt nicht.« Plötzlich schrie er auf, »Da ist die Uhr, da, über euren Köpfen, über den Flammen. Ihr müsst sie sehen. Seht ihr sie? Ihr müsst sie hören. Hört ihr sie? Hört ihr, wie sie spricht?« Er wiegte sich nun so, als wenn er selber die Uhr wäre. Er war die Uhr. Und die Uhr sang mit einer tiefen Bassstimme, unterbrochen nur von dem Knistern der Flammen unten. Immer sang die Uhr und schlug nach rechts. Nimmer sang die Uhr und kam zurück nach links. Immer darin, erklärte nun der schwarze Behüter unserer Kinderseelen, nimmer heraus, immer, nimmer, immer, nimmer. Er schloss schließlich die Augen und wir hatten Angst, dass er auf uns fallen würde. Seine inneren Scharniere aber ließen keinen solchen Unfall zu. Nur in unseren Scharnieren knackte es, und niemand wird es unserer Generation übel nehmen, wenn sie dann später teuflisch lachen lernte. Über die Hölle. Man kam nicht ins Flammenmeer ohne ein ordentliches Gericht. Eine Stunde nach dem Tod standen wir schon vor unserem Richter. Wir starben, um es uns ganz vorstellen zu können. Wie viele Male starb ich als Kind. Alle Fenster der Stadt sahen zum Kirchhof hin. Es gab dort ein Grab mit einem Haus über seinem Hügel. Eine Zigeunerin war dort beerdigt. Ihr Mann, ein Fürst der fahrenden Diebe, hatte sie erstochen und dann tagelang über ihrem Grab geweint. Jedem, der vorbeiging, hatte er erzählt, dass sie unschuldig gewesen und dass er sie in bester weißer Seide beigesetzt habe. Damit man bei Gericht sofort erkenne, dass sie einem schwarzen Irrtum zum Opfer gefallen sei und dass ihr verziehen werden müsse, dass sie ohne Beichte abgereist sei. Ich träumte davon, dass ich mit ihr dort drüben erscheinen dürfe. Ich wollte ihnen sofort klaren Wein einschenken, auf das jede Taktlosigkeit vermieden würde. Ich würde nichts von meiner Liebe zu ihr sagen. Das blieb für immer in meinem Herzen begraben. Und das war vielleicht das Schönste an dieser und der anderen Welt, dass man gewisse liebe Dinge wie seltene Steine, wie ein verwelktes Bouquet vor jedermann geheim halten konnte, auch vor dem Richter. Er konnte nichts dagegen haben. Unser im Wind seiner Visionen schwankender Seelsorger zerstörte auch diese letzte Zufluchtsstätte. Er führte uns zum jüngsten Gericht, wo wir ein letztes Mal geprüft werden würden. El Greco trug uns auf Wolken vor den himmlischen Generalstaatsanwalt. Es war ein eindrucksvoller Gerichtssaal, im Freien der Unendlichkeit. Mit der Jury der Engel auf Planeten sitzend, mit Sternschnuppen vorbeirasend. Die Anklageschrift in den Händen des alten Mannes, dem ich alles erlaubte und von dem ich Gerechtigkeit und einen gewissen Respekt vor den intimsten Dingen meiner Vergangenheit erwartete. Mein schwarzer Berg führte mich an meinen Platz. Er fühlte sich in all den Jahren als Gerichtsdiener. Nun stellte er seinen Gefangenen dar in die Luft vor die illustre Versammlung, irgendwo zwischen Erde und Mond. Ein Punkt. Ein Kind, das sich in keinen Maulwurfshaufen verkriechen konnte, denn es gab in den Wolken keine. Alles war schauerlich öffentlich. Ich fühlte die Augen der Riesenversammlung auf mich gerichtet und sehnte mich schon nach irgendeinem strafenden Feuer, damit es nur zu Ende sei. Aber mein Lehrer bestand auf dem genauen Zeremoniell. Keine falsche Bescheidenheit. Für diese Stunde bist du der Mittelpunkt der Welt und des Himmels. Ich tröstete mich mit der Tatsache, dass ich den Engeln, den Cherubin und, wie ich hoffte, mit berechtigter Bescheidenheit auch dem alten Herrn unbekannt war. Was war schon interessant an mir? Da sagte mein Freund, der Schwarze Berg, Da sind auch deine Eltern. Schau nicht an ihnen vorbei. Sie sitzen unter den Richtern, rechts und links von ihm. Ich fühlte die Zange. Er setzte schnell aus einer dann immer weiter wachsenden Liebe den Vater durch eine der verstorbenen Tanten und ergab mich in den Gedanken, dass es ein Familiengericht werden würde mit den unvermeidlichen Indiskretionen von Leuten, die sich zu gut kennen. Aber es blieb der Trost der geheimen Gedanken. Es blieb die unschuldige und erlaubte Lüge, die Notlüge, die weiße Lüge, meine niemand bekannte Liebe zum Beispiel zu der erstochenen Zigeunerin. Mein Wunsch, den Schwarzen Berg mit Rattengift umzubringen. Mein Gang in den Kammerforst an jedem Samstag mit dem Bild der nackten Venus von Cranach. Es blieb das Dämmerlicht der Begierden, die ich selber nur ahnte. Es blieb die Rettung in die Lüge vor Gott, für die ich selber die Schuld tragen würde, ich einzig und vor mir selbst. Und was für eine schwere Schuld würde es sein. Aber sie war zu tragen mit einem Lächeln, da sie mir Ewigkeit gab. Die Ewigkeit meiner nur mir bekannten Gedanken. Hier lebte ich und überlebte ich. Da war sogar die Stunde öffentlicher Schaustellung zu tragen. In diesem Augenblick musste der Schwarze Berg wieder reden. Dort stehst du und alle deine Sünden sind allen offenbar. Wie durch ein Glas Wasser können sie durch dich hindurchsehen. Er pauste, als holte er zu einem Schlag aus. Dann sagte er und sah mich an, und auch deine geheimsten Gedanken sind ausgebreitet, wie ein schmutziges Kartenspiel, vor allem. Ich habe seitdem kein Kartenspiel mehr anfassen können, ohne mich sofort in die Wolken versetzt zu sehen. Ob er in meinen Augen die List gelesen hatte? Ob er wusste, dass Millionen und nicht nur ich diese Rücksicht von gleich welchem Richter verlangen? Ich fand, dass sein jüngster Tag mir keine Hölle bringen konnte. Er würde mich auslöschen, den letzten Rest meiner Würde und damit mich. Was aber konnte einem Ausgelöschten noch eine Hölle antun? Ich erfand von jenem Tag an Lügen und Sünden. Aus verzweifeltem Protest, um wenigstens ein Fall zu sein, der sich lohnte. Ich wollte provozieren. Ich provozierte den Richter. Es war die einzige Rettung. Gott hatte diskret zu sein. Es war einbegriffen in meine Vorstellung. Seine Neugier war Grausamkeit. Gott war nicht grausam. Er fühlte mit. Er war so viel taktvoller als alle Menschen. Er hatte ein Ohr für jeden Schrei. Er schloss die Augen vor jeder Untugend, wenn er merkte, dass man sich ertappt fühlte. Er war ein Gott, wie ein Kind sich ihn wünschte. Ich pflegte meinen Glauben an ihn, bis ich eines Nachmittags zum ersten Mal das Bild des Gekreuzigten in einer Seitennische unserer romanischen Kirche entdeckte. Ich erschrak zutiefst. Ich war 5 Jahre alt. Vielleicht war es nur, weil es dunkel war. Vielleicht wurde ich mir bewusst, wie allein ich selbst war. Ich stand vor dem Bild und konnte mich nicht von seinem Anblick trennen. Es war ein furchterweckender Anblick. Der leidende Mann krallte seine Finger um die Nägel, als wenn er sich an ihnen festhielte und sehr auf diesem Tod bestände. Ein verzweifelter Christus war er, einer, der nicht mit sich spaßen ließ, der alles durchging, was er sich vorgenommen hatte. 14 Leidensstationen, nicht mehr und nicht weniger. Sie waren dargestellt in kleinen gerahmten Bildern, die an den dunklen Seitenwänden hingen. Ich kannte alle Bilder, aber ich hatte bis dahin noch nicht den Gekreuzigten selbst gesehen, der am Ende der Reihe in einer Nische hing. Als ich ihn sah, erschrak ich, als hätte man mich auf einem Diebsgang ertappt. Ich dachte sofort an das Wolkengericht, das mich immer noch verfolgte. Aber dies war schrecklicher. Das empfand ich ebenso schnell. Es war die totale Einsamkeit. Es war der Tod im lieblosen, kalten Unendlichen, der Tod eines Ausgestoßenen. Deshalb hingen die Bilder im Seitengang, deshalb gingen die Menschen nur in der Karwoche hierher. Es war eine fortdauernde Einsamkeit, die schon zur Gewohnheit geworden war. Zur Gewohnheit der Menschen dieser Stadt, die an der Grenze lag zwischen Frankreich und Deutschland, im Niemandsland, durch das auch der Mann da oben ging. Ich dachte nicht so, als ich, ein Knabe von 5 Jahren, dort vor ihm stand. Ich nannte ihn auch nicht Jesus von Dachau, wie ich heute tun möchte. Aber ich empfand genau so. Er war das ganze Jahr über allein er, den man mir als das gütigste aller Wesen bezeichnet hatte. Ich wollte es ihm sagen, dass ich es sah, aber er sah mich nicht an. Auf keinem der Bilder sah er mich an. Auch der Gekreuzigte war nur mit sich beschäftigt. Ich verließ ihn, mir war plötzlich der Gedanke gekommen, dass ich ihn zwingen müsste. Ich ging zu den kleinen Bildern, stieg auf die Bank, die an der Wand entlang lief, und nahm das Bild herab, auf dem das Weib Veronika dem Herrn ein Tuch reicht, damit der Gequälte sein Gesicht in das Tuch drückte. So viel Leid war aber auf dem Gesicht angesammelt, sagt die Legende, dass es übersprang auf das Tuch, sich festsaugte und ein neues Gesicht formte. Ich sah es und fand es viel ausdrucksvoller als das Wirkliche. Und dem Unwirklichen wollte ich nun auch die Augen öffnen. Ich bin ein völlig normales Kind gewesen, aber es war etwas zu Abweisendes in diesem Leiden, etwas, das Kinder weinen macht. Ich wollte nicht ausgelassen werden. Ich wollte, dass er mich anschaute. Ich fingerte an den Augenlidern. Ich glaube, ich versuchte dann einen Kuss auf sie. Dann tippte mir jemand auf die Schulter. Es war der in ein rotes, langes Samtkleid gekleidete Schweizer. Ich wagte nicht, mich umzudrehen. Ich reichte ihm das Bild über die Schulter zurück und wartete, dass er mich festnehme, dass er mich irgendjemand zuführe, dass er mich hinter dem Altar in die Krypta einsperrte. Aber es geschah nichts dergleichen. Der Mann nahm das Bild, hing es auf, ging dann in die Knie davor, erhob sich wieder und indem er wegging, sagte er nur ganz nebenbei: Lass ihn allein, man rührt nicht daran. Er hatte so Unrecht, obwohl ich aus natürlichem Schrecken einige Zeit nach diesem missglückten Annäherungsversuch mich zusammennahm und nichts anrührte, was mich in der Kirche reizte. Aber dann verlangten meine Hände wieder ihr Recht. Ich begriff so gut diesen Apostel Thomas, der erst glauben wollte, als er seine Finger an die Lippen der Wunden seines Herrn gelegt hatte. Gewiss, er würde Scham empfinden, aber der Preis war nicht zu hoch. Man musste an alles anrühren, denn alles rührte einen an. Es gab nichts Losgelöstes. Die Welt war aus einem Stück oder sie war nicht. Ein Gesicht war über allem und sah alles gütig an oder wir waren alle blind. Dieser Fanatismus der Einheit hat mich von frühester Jugend an beseelt und gequält. Er brennt heute noch in mir. Und er schafft Krisen des Glaubens, die dem Höllenfeuer gleich brennen. Aber jeder Krise folgt ein neuer Glaube. Das Feuer des Zweifels ist ein heilsames Feuer. In jenen Jahren, da ich vergebens den Mann von Golgatha zwang, mir etwas von sich mitzuteilen, wurde ich gerettet aus meinen Zweifeln durch das Fronleichnamsfest. Es stellte die Einheit wieder her. Es war der hellste Tag des Jahres, der Ausgang dessen, den wir als den Herrn der Welt anerkannten. Sein Triumphzug durch das, was uns am nächsten war, die Stadt, in der wir spielten, an den Fenstern vorbei, aus denen wir Fahnen steckten, der Gang durch diese einzigartige Straße, in der ich aufwuchs, mit dem Bäcker, dessen Ofenloch mit leuchtendem Kienholz bis in meine Träume grellte, mit dem Eisenhändler, der so metallen lachte, mit dem jüdischen Matzenbäcker, der für mich eben aus Ägypten angekommen war, mit dem ewig betrunkenen Küfer, dem ich manchmal folgte, um herauszufinden, was er in seinem Rausch murmelte, mit dem Möbelschreiner, dessen Töchter den ganzen Tag sangen und der immer wieder bankrott ging, mit dem Klempner und seiner Schwester, die sich immer verbargen und grimmig alle Kunden anschrien, aus allen Fenstern aber die üppigsten Wasserfälle von Blumen herabhängen ließen, mit dem jungen Metzger, der lange Affenhände hatte, einen irren Blick und der lange mit den Tieren sprach, ehe er sie umbrachte, mit der Gemüsehändlerin, die Karten legte auf ihren Kohlfässern und die uns verwünschte, wann immer wir ihre Früchte anrührten, schließlich mit dem Kürschner, der Tiere ausstopfte und der nach Orient roch und nach Tieren, die in unbekannten Ländern hausten. Das alles lag für den einen Tag im selben Licht. Der in Gold gekleidete schwarze Berg, ganz unkenntlich in seiner hellen Pracht, trug an all diesen Häusern und Geheimnissen des Kindes die Monstranz entlang, das Gefäß, das aus Strahlen bestand und das in seinem Herzen das eine Auge hatte, das den Herrn der Welt darstellte.